vieles lehrtes du mime und manches lernt ich von dir. Doch was du am liebsten mich lehrtest, zu lernen gelang mir nie. Wie ich dich leiden könnt, trägst du mir Trank und Speise herbei. Täglich speist mich allein, schaffst du ein leichtes Lager zum Schlaf. Der Schlumpfer hört mir das schwer, wirst du mich weisen, witzig zu sein. Verbleib ich taub und dumm, sieh ich dir erst mit den Augen zu, so eben erkenn ich, was alles tust. Sieh ich dich stehen, gehangen und gehen, knicken und nicken mit den Augen zwicken, Penken, nimm mich nicht mit Nickerbacken, daraus nehmen die ganzen Zwicker. So lernt ich niemand dich leiden. Bist du nun weise, so hilf mir wissen, worüber umsonst ich sang. In den Wald lauf ich, dich zu verlassen. Wie kommt das, kehr ich zurück? Alle Tiere sind mir teurer als du. Baum und Vogel, die Fische im Bach, lieber mag ich sie leiden als dich. Wie kommt das nun, kehr ich zurück? Bist du klug, so tu mir's kund. Mein Kind, das lehrt dich kennen, wie lieb ich am Herzen dir lieg. Ich kann dich ja nicht leiden, vergiss das nicht voll ein. Es ist deine Fehltheit schuld, die du böser bändigen sollst. Jammern verlangen Junge nach ihrer alten Nest. Liebe ist das Verlangen. So lechzest du auch nach mir, so liebst du auch deine Mime. So musst du ihn lieben, was dem Vögelein ist, der Vogel, wenn er im Neste lehrt. Wie das Glück mag fliegen, das ist ihr Kindchen Spross, der Ton, die sorgende Mime. Das muss er dir sein. Ei, Mime, bist du so witzig, so lass mich eines noch wissen. Es sangen die Vöglein so selig im Lenz, das eine lockte das andere. Du sagtest selbst, da ich's wissen wollt. Was wären Männchen und Weibchen? Sie kosten so lieblich und ließen sich nicht. Sie bauten ein Nest und brüteten drin. Da flatterte junges Geflügel auf und beide pflegten der Brut. Selbst wilde Füchse und Wölfe. Darum brachte zum Neste das Männchen. Das Weibchen zeugte die Welpen. Da lernt ich wohl, was Liebe sei. Der entwand ich die Welpe. Was ist ihr Tor? Ach, bist du dumm! bist doch weder Vogel noch Fuchs. Das zu hollende Kind zogest du auf, ferntest mit Kleinen den Kleinen vor. Wie kam dir aber der Kindische vor? Du machtest wohl gar ohne Mutter mich. Glauben sollst du, was ich dir sage? Ich bin dir Vater und Mutter zugleich. Das lügst, garstiger Gauch. Wie die Jungen mit alten Bleichen, das hab ich mir glücklich ersehnt. Erspäht ich die Bäume und Tier im Spiegel, Sonn und Wolken, wie sie nur sind, im Blitzer erschienen sie gleich. Das sah ich denn auch, mein eigen Bild. Ganz anders als du, fühlt dich mir da, so glich wohl der Kröt ein glänzender Fisch. Doch auch nie ein Fisch aus der Kröte. Gräulichen Unsinn kramst du da aus. Siehst du, nun fällt auch selbst mir ein, was zuvor umsonst ich besann. Denn sobald ich laufe, dich zu verlassen, wie das kommt, kehr ich doch heim. Von dir, es muss gefahren. Müßige Frage! So muss ich dich hassen, um das zu wissen. Unwillig erfahre ich doch nichts. So muss ich alles abgetrotzen. Von das Reden hätte ich entraten, denn wann ich's mit Gefallen nicht im Schuft. Heraus damit, freudiger Kerl! Wer ist der Vater und Mutter? Ans Leben gehst du mich hier. Nun lass, was du wissen nicht geiz. Erfahr es ganz, wie ich's weiß. Undankbares, arges Kind, jetzt hör, wofür du mich hassest. Nicht bin ich Vater und Vetter dir, und dennoch verdankst du mir dich, ganz fremd bist du mir, dem einzigen Freund, aus Erbarmen allein barg ich dich hier, und hab ich lieblichen Lohn, was verhofft ich, Tor mir auch daheim.